Hier ist er wieder. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt eingeschaltet zum Museum Bug, dem lauschigsten aller Museums-Podcast, mit den drei Museumskäfern, mit mir Matthias, mit ich gucke rüber zu dem Kollegen. Jörg. Hallo. Und mit mir Martha. So. Das, wohin so viel... guckst du denn? In die Ferne oder was? Ja, das frage ich mir allerdings auch. Oder hast du uns ist noch gar nicht im Studio. Hast du uns so als Fotos auf deiner Couch? Das fände ich cool. Hier im Hintergrund auf meinem Rechner, damit ich simuliere das live, das echte Museum-Bug-Erlebnis wird simuliert. Nein, aber heute ist alles wie immer, aber auch ein bisschen anders, denn wir haben noch einen Gast da. Hallo Alina. Hallo. Hallo, kann euch jetzt leider nicht sehen, habe auch keine Fotos von euch, aber ich freue mich, können wir ändern. Dabei zu sein. Genau, gerne mit Autogramm. Oh, wir brauchen Autogrammkarten, Leute. Ja, das stimmt. Der Größenwahn setzt in Minute 2 ein, sehr gut. Genau, und wir haben heute, also ihr kennt das alte Spiel, wir gehen normalerweise in Museen und Ausstellungen und danach setzen wir uns zusammen und trinken Bier und quatschen darüber, wie toll oder wie doof das alles war. Und das mit dem Bier ist, oder was auch immer ihr trinkt, das wollen wir vielleicht noch rausfinden, das ist auch so geblieben. Das Problem ist nur, dass die Museen gerade nicht so mitspielen, wie wir das gern hätten, wegst Corona. Alles ist zu und wir sitzen dementsprechend räumlich getrennt und suchen nur ein Thema zum Quatschen. Und als wir darüber nachgedacht haben, haben wir uns überlegt, ein Museum? Ein Museum, was ist das eigentlich, ein Museum? Und deswegen, Da stellen wir uns mal ganz dumm, genau. Was ist das? Genau. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, lass uns doch mal darüber quatschen, was ein Museum eigentlich ist und warum das wichtig ist und warum es wichtig ist, darüber nachzudenken, was ein Museum eigentlich ist. Und dementsprechend haben wir, wie gesagt, Alina da. Alina, magst du ein bisschen was zu dir sagen, damit die lieben Museum-Backhörerinnen auch wissen, wer du bist? Ja, gerne. Ja, hallo, Backhörerinnen. Ich bin Alina Grumowa. Ich bin Museumsmatch, Museumsliebhaberin, wie auch immer man nennen mag, arbeite im Museum, im Jüdischen Museum Berlin und bin da zuständig für so einen Diskurs, der im Rahmen von Akademieprogrammen geführt wird, Themen Migration, Diversität, auch im Dialog zwischen den Religionen und bin außerdem seit letztem Jahr, November 2019, im Vorstand von Ecom Deutschland. Über Ecom werden wir bestimmt gleich nochmal sprechen und bin genau auch in einem anderen Ecom-Komitee aktiv. Jetzt habe ich schon das Erste gelernt an diesem Abend. Ich habe mich nämlich immer schon gefragt, wie spricht man das Ganze eigentlich aus? Icom oder Ecom? Und du scheinst es ja Ecom auszusprechen. Sehr gut. Ja, wir sollten vielleicht auch gleich ganz zu Anfang sagen, was das überhaupt ist, ob das irgendwie so eine, ist das eine, keine Ahnung. Das ist keine Verbrecherorganisation. Genau, ja, wer weiß. Oder? Nee, weil wir ja bestimmt auch Leute haben, die damit überhaupt nichts anfangen können, die uns hören. Und genau, was ist denn das? Icom, also na, wir sind ja in Deutschland und in Deutschland neigt man immer dazu, alles ins Deutsche zu übersetzen, aber ich sag auch gerne Icom. Wie du ist es ein neues Apple-Produkt? So iPhone, iPad, Icom. International Council of Museums. Also international hört man schon. Das ist ein Riesenverband, also das größte internationale Museumsverband der Welt. Wurde 1946 gegründet. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und hat über 130 Länder, die Mitglieder sind. In diesem Land. Okay. Also schon Wahnsinn, sehr internationale Organisation. Ich glaube, für die... Matthias? Ich dachte nur, ich wollte sagen, ich glaube, für die meisten Leute, die im Museumsbereich arbeiten, sind Ecom die mit den Kärtchen, die man dann hat, wo man dann umsonst ins Museum kommt. Ja, genau. Da ist noch mal direkt meine nächste Frage, Alina, an dich. Und zwar, also Ecom, Icom kennt man über die Kärtchen, Da kommt man umsonst für ins Museum rein. Ich habe mal gehört, alle Mitgliedskarten werden über eine einzige Laminiermaschine, die im Hauptbüro in Paris steht, gefertigt. Stimmt das? Oh, wo hast du das gehört? Wie kommen diese Informationen? So Gossip habe ich das gehört. der Bild, da muss ich jetzt überlegen, wie viel ich preisgebe davon. Hast du Angst, dass Jörg die Laminiermaschine klaut oder was? Okay. Er könnte eine spenden für das deutsche Büro zum Beispiel. Das weiße Kärtchen, das ist so analog zum schwarzen Mamba, so heißt die, glaube ich, die 100er Bahncard. Und wir haben das weiße Kärtchen. Es ist tatsächlich gibt viele Leute, die wegen dieses weißen Kärtchens eintreten, weil mit diesem weißen Kärtchen kannst du tatsächlich weltweit in wahnsinnig viele Museen gehen. Und so an den, ich war vor ein paar Jahren in Brüssel und das ist ein Museum mit ganz vielen Touristen und dann hast du eine Schlange. So, weiß ich nicht, eine Stunde mindestens. Und du gehst einfach an der Seite vorbei und da steht so Priority Entrance. I come. Okay, also ich habe die Vorzüge schätzen gelernt. Das. Und dann kriegt man noch schön so ein kleines Häppchen und noch ein Glas Sekt dazu, ne? Nehme ich an. Ja, so schön weit ist dann doch. Das ist jetzt keine Lobbyarbeit. Ja. Aber ja, das ist das Bekannteste. Aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viele andere Sachen, die ICOM macht, die jetzt weniger bekannt sind. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch länger über die ICOM sprechen, muss ich mir erstmal ein Bierchen aufmachen. Oh so. Ja. Stimmt, Moment, stimmt. Genau, wir müssen erstmal anstoßen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Haben wir wieder voll vergessen. Wir vergessen immer unsere Struktur, verdammt. Ja, Struktur. Das ist Struktur. Ich mache mal ein bisschen Atmosphäre hier. Ja. So. Ach, schön. Ja, kannst du das schon am Ton erkennen, was für ein Bier? Ja, das war ein Jever. Ach so. Das wüsste ich aber. Achtung, warte. Jetzt erkennst du es aber, was es für einer ist. Ja, das ist wieder irgendwie hier so ein. Das ist wahrscheinlich so ein Berliner. Craft Berliner Bier. Nein, Quatsch. Nein. Das ist das gute Störtebeker Atlantic Ale. Ich wollte Störtebeker sagen. Wirklich. Ja, ich kann jetzt nur so ein bisschen. Das klingt, ne? Ja, also ich stoß mal mit euch allen. Ja, Prost. Ich habe Brot rein. Ciao. Prost. Ciao. Prost. Tschüss, Martha. Bis dann. Gut. Genau, jetzt sind wir eigentlich schon ganz schön eingestiegen, ne? Thema. Aber bevor wir vielleicht da weitermachen, noch mal ein kurzes Komma oder Klammer auf. Gibt's denn noch... Was denn nun? Semikolon. Gibt's denn noch Dinge, die in der letzten Zeit passiert sind, die euch irgendwie wichtig sind, die wir noch erwähnen sollten? Was passiert? Oder habt ihr noch an... Das ist ja unser Problem, Jörg. Oder machst du so viel in den letzten Wochen? Bist du immer auf Jörg und so? Ich habe ja... Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, die letzten Wochen, also ich dachte ja eigentlich, dass diese ganze Tagungszeit und ganze Konferenzgeschichte, ich dachte, das wäre alles mal rum jetzt. Aber ich habe das Gefühl, es geht gerade so weiter im neuen Jahr. Okay. Ich weiß auch nicht, ganz komisch. Ja, wundert dich das jetzt so? Also ich meine, die Tagungen, die verlagern sich halt alle ins Digitale und dann geht's da halt einfach weiter mit. Oder dann kann man an noch mehr Tagungen teilnehmen. Matthias, das ist es nur. Du bist im digitalen Rausch, Tagungsrausch. Tagungsrausch, ja, stimmt. Im Februar ist hier schon mal als Vorankündigung, da ist ja auch der große Museum Next Digital Summit. Das wird, glaube ich, auch ziemlich cool. Ist es eine Bergbestellung? Genau, das ist Reinhold Messner ist der Hauptspeaker. Okay, ja, wir sind also jetzt alle viel, viel affiner geworden im Digitalen, ne? Deswegen schließen jetzt alle los mit Tagungen. Ja, ne, das ist vielleicht das, was man so unterm Strich jetzt in den letzten Monaten so sagen kann. Ne? Obwohl wir jetzt auch extrem lange gebraucht haben, um hier unser Remote-Setup an den Start zu bringen. Irgendwie, zumindest machen wir es jetzt, ne? Und kommunizieren mehr über Internet und so. Also ich meine, gut, ist ein Allgemeinplatz, ne? Das macht ja irgendwie jeder, aber vielleicht ist es auch für die Museumsszene, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich auch eine ganz gute Entwicklung, weil die ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so wahnsinnig digital unterwegs ist, ne? Jedenfalls in unseren Gefilden, würde ich jetzt mal so unterstellen. Meinst du mit Ausstellungen oder mit überhaupt? Was war, ja, so mit allem Tag? Irgendwie. Also so Kommunikation übers Netz, Online-Angebote, Ausstellungen, Sammlungen und so weiter. Da mag es ja schon auch immer so die, sagen wir mal, die großen Museen geben oder die großen Vorreiter geben, aber so im weiß ich nicht, so Vogelflugmäßig gesehen sind doch schon die meisten jetzt oder waren die meisten Museen doch jetzt nicht so digital unterwegs, oder? Was vermisst du denn, wenn du sagst, du willst, dass die Museen digitaler, also was vermisst du denn dann? Naja, keine Ahnung, dass ich im Wald- und Wiesenmuseum hinter Tupfingen vielleicht auch mal in deren Sammlung reingucken kann und schauen kann, was die da irgendwie haben. Oder dass ich mir Ausstellungen anschauen kann, die jetzt nicht so quasi so total 1:1 übersetzt sind vom Analogen ins Digitale einfach abgefilmt, sondern halt irgendwie Online-Ausstellungen, die so einen gewissen Kniff haben und das Digitale mit hineinnehmen. Ja. Museumsangebote beziehungsweise Vermittlungsangebote, die eben halt auch das Besondere des Digitalen mit integrieren. Und also keine Ahnung, oder also was weiß ich, auch intern in Museen selber, also das digitale Arbeiten miteinander. Ja, das ist schon, also, aber das hat viel damit zu tun, weil Museen so staatliche Einrichtungen sind und wie so Behörden arbeiten, oder? Dabei sind wir ja schon voll im Thema auch wieder, ne? Ja. Ja eben, was sind denn Museen eigentlich? Das würde ich auch gern. Nee, also tatsächlich, also wir haben mit Jörg hat ja gerade schon gesagt, irgendwie Museen, er vermisst, dass da jetzt auch digital, dass da noch so ein bisschen mehr Zugänglichkeit und so weiter ist. Aber genau, was ist das eigentlich für ein Museum? Ich meine, wir haben, wir gehen da dauernd hin und wir haben auch schon festgestellt über die letzten 21 Folgen, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 22, die Häuser, in die wir gehen, unterscheiden sich auch schon sehr. Und jetzt gerade über die letzten Wochen haben wir auch festgestellt, es gibt irgendwie auch Museen, die machen nur so Online-Sachen und dann gibt's so coole Projekte wie das Regenmuseum, was es irgendwie nur bei Twitter gibt. Ja, aber was ist das jetzt eigentlich ein Museum und wieso darf sich jeder Museum nennen? So viele Fragen jetzt gleich und vielleicht finden wir auch ein paar Antworten jetzt über die nächste halbe Stunde oder so. Steigen wir vielleicht mal so ein. Es gibt ja gerade diese riesen Diskussion um tatsächlich den Begriff der Museumsdefinition. Und da ist irgendwie die ICOM mit dabei. Was, Alina, kannst du uns ein bisschen was einen Einblick gewähren? Was hat denn die ICOM mit sowas wie einer Museumsdefinition zu schaffen? Ja, ganz, ganz viel eigentlich schon ganz lange. Also die Gründung von ICOM 1946, das war auch das Jahr, in dem dann sofort die neue Museumsdefinition quasi verabschiedet wurde. Man hat sich zusammengeschlossen und wollte quasi als Zeichen des Gemeinsamkeit Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, wir unterstützen uns alle und wir brauchen eine gemeinsame Museumsdefinition. Mhm. Und ICOM als internationales Komitee hat es dafür natürlich prädestiniert. Also in Deutschland gibt es ja nicht nur dieses eine Museumsverband, sondern es gibt auch den Deutschen Museumsbund. Aber der Deutsche Museumsbund nutzt auch die Museumsdefinition von ICOM, stellt keine eigene. Und irgendwie hat man sich schon im Laufe der Jahre darauf geeinigt, wir wollen diesen Zusammenhalt auch nach außen zeigen. Wir haben es geschafft, also bis heute 130 Länder, das ist Wahnsinn, sich auf eine Museumsdefinition zu einigen. Das muss man sich vorstellen, das ist nicht einfach. Aber wenn ich, darf ich, Entschuldigung. Ja, ne, schieß los, Martha. Also, Entschuldigung, braucht man denn, also wozu braucht man eine Definition? Also ich könnte mir vorstellen, wozu man eine braucht, aber ich würde es gern von dir erfahren, Alina, das ist, also warum setzt man sich hin und sagt, ja, wir müssen erst mal sagen, was ein Museum ist, damit wir alle wissen, dass wir zusammen das Gleiche wollen, oder? Diese Frage hätte ich auch gestellt, und darf ich noch was ergänzen? Was denn? Nämlich, Museen hat es ja auch schon vor der ICOM-Museumsdefinition gegeben. Also wieso brauchte es denn damals dann so eine Definition? Oh ja, Museen hat schon lange davor gegeben, tatsächlich. Es ist ja auch so, dass es nicht wirklich, also in Deutschland gibt es ja zum Beispiel kein Museumsgesetz. Mhm. Deswegen ist es auch die Frage, was passiert mit dieser Museumsdefinition? Ist die nützlich für irgendjemanden? Mhm. Und ich würde sagen, also zumindest hat sie bisher nicht geschadet. Also vielleicht kann man da anfangen. Das ist das Beste, was man darüber sagen kann. Die, die damit arbeiten wollen, arbeiten damit, die nicht damit arbeiten wollen, wir wissen auch nicht einmal, dass es die gibt. Ja, aber dann verstehe ich das, also weißt du, was ich da nicht verstehe? Ich habe jetzt gehört zum Beispiel, das hat auch Matthias uns erzählt, dass es so wahnsinnigen Streit ging um Museumsdefinitionen dass jetzt Petitionen und offene Briefe geschrieben worden sind. Vielleicht kannst du auch noch mehr davon erzählen. Und deswegen muss es ja irgendwas Wichtiges dahinter stecken. Also es muss ja irgendwie entweder für die Museen selbst wichtig sein, zu sagen, guckt mal, wir sind so und so und deswegen sind wir wichtig und deswegen brauchen wir Geld. Also zum Beispiel so. Also das ist das, was ich mir jetzt zusammenspinne. Ja, es kann ja total falsch sein. Also bitte korrigier mich. Es muss ja irgendwas... Ja, erzähl doch mal. Okay, ich bin noch nicht lange bei ICOM, ne? Deswegen ist das bei mir auch vielleicht ein bisschen Halbwissen, aber das ist ja auch... Das ist nicht stimmt. Das ist ja das Markenzeichen des Museums. Markenzeichen, deswegen dachte ich, dass das passt. Also, es ist, und wir hatten ja in der letzten Zeit viele Gespräche auch geführt zu der Museumsdefinition, warum und wozu und überhaupt. Und also mein Eindruck ist, es gibt ja einerseits sowas wie Definitionen. Das sind die Definitionen, arbeiten mit Kategorien und wir sind irgendwie dann für alle gültig und geltend und bindend. Dann gibt es was wie Visionen. Hm. Und Visionen sind für unsere Gesellschaft unglaublich wichtig, weil die Zukunft schreibend oder orientiert sind. Wir arbeiten darauf hin, das ist ein Ziel. Und irgendwann mal hat man jahrelang mit diesen Visionen gearbeitet und dann kommt der Moment, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Realität. Also so leben ganz viele, so arbeiten ganz viele. Und das ist der Moment, wo man sich überlegt, dieses Ding ist nicht mehr eine Vision, sondern jetzt machen wir das zu einer Definition, jetzt soll sie bindend sein. Hm. Und das ist so, dass unsere Gesellschaft sich einfach total verändert hat seit 1946. Oder auch, also dieses letzte. Ja, das würde ich leider nicht. Würde ich jetzt hier nicht sitzen, sondern würde ich jetzt immer noch die Küche machen. Und das letzte Update von dieser Definition war 2007, aber auch seit 2007. Und da passiert ganz viel. Also soziale Bewegungen. Sprechen oder sagen, sprechen von Ausschluss. Rassismus ist ein wahnsinnig großes Thema und es wird immer deutlicher, dass wir sehr viele gesellschaftliche Probleme haben, Diskrepanzen, Ungerechtigkeiten. Und das ist bei ICOM auch angekommen, langsam. Und in dem Moment hat ICOM gesagt, okay, wir müssen diese gesellschaftlichen Verhältnisse, Veränderungen jetzt widerspiegeln. Also wir können jetzt nicht nur über fünf Zeilen sprechen, über die wir seit 1946 reden. Und da hat dieser Prozess gestartet. Da hat ICOM ein Committee ernannt, ein MDPP-Committee, Committee für Museum Definition and Museum Potential, so ungefähr heißt das, glaube ich. Und das Committee hat 2, 3 Jahre sich Zeit genommen und hat mit ganz vielen Ländern gesprochen, vor allem mit Ländern im globalen Süden, und sie gefragt, wie schaut denn eure Museumsarbeit aus? Was braucht ihr? Wo seid ihr? Was ist für euch wichtig? Das Thema Dekolonisierung ist unglaublich wichtig gewesen. Und Rückgabe, auch Arbeit zusammen mit Communities, also Menschen stehen viel stärker im Vordergrund jetzt. Also nicht nur quasi Museen als Häuser, als Struktur, sondern wirklich Menschen. Und das alles hat dann Zugang gefunden in diese Diskussion und in einen neuen Vorschlag für eine neue Museumsdefinition. Das hört sich voll, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen dumm gestellt, das weißt du wahrscheinlich auch, Alina, weil ich habe das natürlich in meiner Arbeit, also ich arbeite in der Museumspädagogik, benutzen wir natürlich auch diese Definitionen und benutzen wir auch ich finde es toll, wie du das nennst, dass du es Visionen nennst, weil Visionen sind so schön, die sind etwas, was man sich vorstellt, aber was auch in Erfüllung gehen kann und worauf man hinarbeitet. Und das machen wir natürlich auch in der Vermittlung von diesen ganzen Dingen, wollen wir natürlich auch diese Visionen irgendwie in unsere Arbeit einfließen lassen. Deswegen arbeiten wir natürlich auch mit diesen ICOM-Definitionen, um auch so ein bisschen so einen Leitfaden zu haben für unsere Arbeit, ganz einfach. Und ich finde es auch furchtbar inspirierend, wenn man sich austauscht und wenn man nicht nur sagt, ja, wir sind hier in unserem Brei und rühren da rum und was die anderen machen, das interessiert uns nicht. Deswegen finde ich es total toll, dass man eben auch sagt, man guckt über den Tellerrand und guckt wie andere Länder das machen, wie andere Sichtweisen das auch sehen. Deswegen, also ich finde das, find das voll, voll cool, dass es sowas gibt. Ich würde gern kurz nochmal weg von den Visionen. Nee, Quatsch. Lass uns weiter über die Vision reden. Aber nochmal kurz nachgefragt. Also ist ICOM oder ICOM, ist es nicht auch einfach... Entscheide dich doch einfach. Ist ICOM nicht einfach auch oder auch einfach ein Lobbyverband? Mhm. Also gibt es nicht Menschen, die von ICOM mit der Politik sprechen, die mit der Wirtschaft sprechen, die mit anderen gesellschaftlichen Playern sprechen, um sozusagen die, Standing der Museen irgendwie weiter voranzutreiben? Ist es das nicht auch, oder ist das eine rein, sagen wir mal, akademische Arbeit, die da geleistet wird? Es ist einfach wahnsinnig divers. Mhm. Also dieses ICOM international hat nicht nur 130 Länder, die quasi, oder inzwischen fast 140, die einzelnen nationale Komitees haben, sondern es hat auch dazu so über ich schaue mir gerade die Statistik an. Wir haben 119 nationale Komitees und 30 internationale Komitees. Okay. Dann kommen noch sowas wie Regional Alliances und andere Zusammenschlüsse. Und die arbeiten ganz unterschiedlich. Also wenn man zum Beispiel sich ein Komitee in Mongolei anschaut oder in der Ukraine, machen ganz andere Arbeit wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich oder Belgien oder Österreich. Und auch ICOM in Brasilien macht eine ganz andere Arbeit als ICOM Kenia. ICOM Deutschland macht tatsächlich auch Lobbyarbeit. Das heißt, ein ganz wichtiger Teil ist jetzt im Lockdown geht es darum, was sind Museen? Sind Museen Bildungseinrichtungen oder Freizeiteinrichtungen? Als die Schulen noch offen waren, waren die Museen zu. Und da hat Deutschland Brief geschrieben an Grüters oder an den Museumsrat. Öffnet die Museen. Museen sind systemrelevant. Museen sind Bildungseinrichtungen. Das ist natürlich auch Teil der Lobby. Und was haben die geantwortet? Das erstmal so hingenommen. Oh nein, jetzt seid ihr weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Okay. Also ich glaube, es tut mir leid, es war einfach einmal weg. Aber es ist noch alles da. Also es sind alle Tracks. Ja, das schneiden wir einander. Das letzte, was ich gerade noch ein Schlückchen Wein. Okay. Ja. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass Alina gesagt hat, hier, als es um den Brief an Frau Grütters ging. Genau. Ja. Das habe ich gehört, genau. Okay. Und dass sie einfach das so hingenommen hat. Also das habe ich gehört noch. Und dann wollte ich einen Gag über den ADAC machen, dann war ich weg. Oh. Ich kann mir diesen Teil nochmal wiederholen. Ja, wir warten jetzt immer auf Jörg. Es tut mir leid, Alina. Irgendwas passiert immer. Ich habe dann noch ganz lange mit Kommunikation mit Mitgliedern gesprochen. Das würde mich auch interessieren. Ja, dachte ich, deswegen habe ich mich gewundert, dass da überhaupt gar nichts kommt. Da könnte ich auch was erzählen. Was macht denn der Herr Rüsewald jetzt? Er muss noch in den Keller, in den Weinkeller. Ach so, in den Weinkeller. Und der wohnt ja im Dachgeschoss. Achso, ein Berg. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bei Frau Grütters. Bei Frau Grütters, bei der Moni. Also, soll ich da einsteigen, wo ich eigentlich den Witz machen wollte? Oder nicht? Wie du möchtest. Also meine ja nicht, was du für einen Witz machen wolltest. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Also, Alina hat irgendwie gesagt, hier Frau Grütters, und dass die das einfach so hingenommen haben, den Brief. Mhm. Ne? So, dann kurz Pause. Ich lach schon mal, ja? Geil, Gag mit Vorankündigung. So, und ich habe nur gemeint, dann, oh, die ICOM ist aber ein sehr mächtiger Lobbyverband. Und dann habe ich mich gefragt, wie das wohl wäre, wenn der ADAC sich hinsetzen würde und sich mit Mitgliedern Befragung. Wir machen die große Befragung zum Thema, was ist ein Auto? Die große Autodefinition 2021. Und dann reicht man das irgendwie ein. Das total komisch. Ich fände es total cool. Also ich fände es total cool, wenn der ADAC einfach mal das übernimmt, weil dann würde vielleicht auch wirklich ganz viel Geld da reinfließen in Museen. Ich meine, so viel Geld wie bei den Autos reinfließen, vielleicht machen die wirklich ihren Job einfach ganz gut. Naja, nee. ADAC, ich bin übrigens kein Mitglied mehr im ADAC. Dafür bei der ICOM. Jetzt habe ich mich geoutet. Ja, weil es gibt ja auf einer Seite gibt es die Politik und da macht ICOM ganz gute Arbeit. Und auf der anderen Seite gibt es Mitglieder, und es sind ja auch nicht wenige, ne? Es sind so um die 7.000. Das ist schon relativ viel für so einen deutschen Verein. Und um diesen Spagat hinzukriegen zwischen wir sprechen mit der Politik und vertreten quasi Interessen von allen Museen in Deutschland. Und auf der anderen Seite, wir sprechen mit unseren Mitgliedern, wir wollen ja wissen, welche Interessen wir da vertreten. So, also das ist eine große Herausforderung. Und was ich sehe auch, dass ICOM unglaublich viel Potenzial hat, auch inhaltliche Themen zu setzen. Also so ein bisschen auch führend zu sein in Deutschland, weil es verändert sich ja einfach sehr viel. Und das Thema Digitalisierung ist zum Beispiel sehr, sehr stark. Und zwar ja letztes Jahr war zum Beispiel Tagung dazu. Jetzt kommt Tagung zum Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit. Und das sind so Jahreskonferenzen. Das ist schön und gut. Aber eigentlich könnten wir mehr, denke ich immer. Du hattest jetzt gerade gesagt, dass sich irgendwie die Museumsdefinition jedenfalls im ICOM-internen Diskurs oder vielleicht auch darüber hinaus irgendwie wandelt. Du hattest gesagt, es muss auch sein, weil die Welt beziehungsweise die Gesellschaft sich halt wandelt. Dann lass uns doch vielleicht einfach mal die Frage stellen, also was haben denn Museen dann jetzt überhaupt für eine Bedeutung für die Gesellschaft? Also, ich meine, ihr habt den Brief geschrieben und gesagt, oder die ICOM hat den Brief geschrieben und gesagt, hier Leute, die Museen dürfen nicht zu sein, die sind total wichtig. Aber warum denn eigentlich? Also ich stelle mich jetzt natürlich auch blöd, ne? Ich hätte da vielleicht auch eine Antwort drauf, aber... Habe ich gar nicht gemerkt. Nee? Du meinst, ja, ich bin der Meister der Verstellung. Also warum sind so Orte mit Säulen dran an den Gebäuden, wo so Vitrinen mit Objekten drinstehen, wieso sind die denn so wichtig für die Gesellschaft? Könnte man ihn fragen. Ja, gute Frage. Warum sind Museen irgendwie anders wichtig als Bibliotheken oder Theater? Ja, da noch, genau. Oder so. Ja. Mhm. Ja, die also Museen haben ja auch dann wahnsinnigen Platz an Dingen, nicht nur so materielle, sondern immaterielle Objekte. Es ist, und die sind öffentlich. Also dieses öffentlich finde ich ganz wichtig und was ich echt wichtig finde, dass Museen nicht nur Räume sein sollen, die offen für alle sind, sondern einfach Räume, die allen gehören. Also so Räume für alle, das ist ein total wichtiger Unterschied. Ja, ob jemand da die Ausstellungen macht und die dann allen zur Verfügung stellt oder ob alle mitmachen können. Und ich finde, warum Museen auch so wichtig sind, weil gerade in der Gesellschaft auch sehr viel passiert. Also zum Beispiel, wenn wir Machtverhältnisse nehmen. Also wir merken gerade, dass es sehr viele Gruppen gibt oder Communities, Minderheiten, die ganz lange, über die man die ganz lange einfach nicht sichtbar waren mit ihrem Kulturerbe oder mit ihrer Erinnerungskultur. Ne? Und dann sind die vorgekommen, aber als fremde Kulturen. Und dieses für sich sprechen zu können, das ist gerade in Deutschland, sieht man, dass es immer mehr Stimmen gibt, immer mehr selbstbewusste Stimmen, wo Leute sagen, so, wir wollen jetzt unser Erbe, aber selbst, also wir wollen selbst entscheiden, wie wir da gezeigt werden. Ja, yeah. Das erinnert mich voll an ein Museum, in dem der Museumpark, also wir drei auch schon mal waren, nämlich im Museum ethnologischer, nee, im europäischer Kulturen. Europäisch ethnologischer Kulturen, genau, europäischer Kulturen in Dahlem. Und da sind wir auch so durchgelaufen, da hatten wir auch einiges irgendwie zu kritisieren, schön und gut, aber am Ende haben wir uns schon auch irgendwie so gedacht, eigentlich sind solche Museen, also da hatten wir jetzt natürlich nur das im Blick, irgendwie auch so total wichtig, gerade in einer Welt, jetzt gerade auch in Europa, wo zum Beispiel ja so viele, ne, so ein großer Rechtsruck irgendwie am Start ist, wo Populisten an die Macht kommen, Gesellschaften irgendwie umwerfen, spalten, umstrukturieren und so weiter. Also da ist ja auch nochmal so die Frage, ne? Also wenn du jetzt gerade meintest, Museen müssen auch Orte irgendwie sein für alle, beziehungsweise wo alle auch irgendwie gestalten können, dann sind Museen ja auch gar nicht mehr, also dann haben sie auch nicht mehr so die Aura des, wir zeigen jetzt objektiv, wie die Geschichte gewesen ist, oder wir sind irgendwie unnahbar, indem wir die Kunst hier zeigen oder so. Da gibt's diesen, ich glaube, Matthias, du weißt es besser, wie heißt nochmal dieser Slogan? Irgendwas mit Museums are not neutral? Ja, genau. Den meinte ich. Inwieweit spielt das denn eine Rolle auch in deinem Überlegen über Museen, Alina? Ja, das ist tatsächlich das Stichwort, mit dem ich mich jetzt beschäftige, sehr viel, ist Vieldeutigkeit. Also dieses sich auch in dem Kyoto-Vorschlag für Museumsdefinition findet, Interpretations. Also es war ja, Museen sind ja, sagen wir so, sehr, sehr stabile, glaubhafte Akteure. Die haben starke Credibility in der Gesellschaft, weil man davon ausgeht, da werden objektive Forschungen gezeigt. Die Sache ist aber, dass diese Objektivität natürlich von Menschen ausgeht, dass die Museen auch nichts anderes als Menschen sind, als AkteurInnen. Und das, was da gezeigt wird, ist eine Auswahl. Und das ist jetzt kein Geheimnis, das steht auch Also das beschreibt auch der Deutsche Museumsbund in seinem Leitfaden zum nachhaltigen Sammeln. Ein Leitfaden zum Sammeln und Abgeben von Museumsgut, dass das Sammeln nicht auf natürliche oder unschuldige Weise geschieht. Und alles, was die Museen sammeln und erhalten, mit der Willkür kulturellen Auswahl zu tun hat. Dass wir haben da mit Menschen zu tun. Ja. Und diese Vielfalt von Interpretationen, die ist unglaublich wichtig, weil je nachdem, wer darüber spricht, über diese Geschichte, aus welcher Perspektive, bekommen wir eine neue Erzählung. Und ich glaube, das ist das, wofür Museen einfach total wichtig sind, weil man kann diese Erzählungen dort zeigen und auch einfach mitleben und mitgestalten. Was ich da ganz spannend finde in dem Zusammenhang, ist dieses, also du hast gerade gesagt, das ist der Punkt, wo Museen super wichtig sind. Ich würde das umändern, wo sie wichtig sein können, weil ich habe das Gefühl, an vielen Punkten ist das natürlich noch nicht so. Und zum anderen, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mal mit Leuten spreche, ich hatte das jetzt irgendwie um Weihnachten rum, habe ich auch mich mit jemandem unterhalten, der so, ach, du bist im Museum und was machst du da? Ich so, habe ein bisschen was erzählt, Digitalisierung und so weiter. Und dann war er so, ah ja, dann sitzt du da in der IT, so, weil er überhaupt keine Vorstellung davon hatte, was zum Beispiel Digitalisierung im Museumskontext alles bedeutet. Und so geht's, glaube ich, ganz vielen Leuten, wenn man mit ihnen über Museum spricht. Also ich war mal irgendwie beim Friseur und habe mit Friseur gequatscht und ich so, ja, ich arbeite auch im Museum. Ach so, ja, bist du dann so Aufsicht oder was? Weil für ihn war klar, irgendwie die Museen sind halt irgendwie Räume, wo man, da läuft man durch und da steht, ja genau. Genau, den Aufpasser, genau, auf Haarschnitt. Bürstenschnitt. Nee, genau. Und für ihn war halt irgendwie klar, so Museen sind halt Räume, da steht halt Zeug drin rum. Und das kann man sich angucken oder man bleibt halt zu Hause. Und ich finde es halt irgendwie so spannend zu sehen, dieser Kontrast zwischen, hey, wir sind Museen, wir würden gerne uns mehr einbringen, wir möchten das machen, wir möchten dies machen, wir sind auch politisch irgendwie aktiv. Und gleichzeitig aber auch zwischen dem, was die Gesellschaft oft trotzdem noch in den Museen irgendwie sieht. Und deswegen finde ich auch dieses Thema Museumsdefinition so lustig, weil es gibt natürlich die also aus dem Museum kommend sagen, hey, lass uns mal gucken, was wir machen können als Museum, was wir sein können. Und die anderen sagen, ja, aber lass uns doch mal drauf gucken, was wir eigentlich gerade sind und was wir gerade machen. Und dann ist man halt eben ganz schnell bei diesem Sammeln, Ausstellen, Vermitteln und so weiter. Also ich finde das so schwierig, ja, diesen Unterschied zwischen, da wollen wir hin und so sieht es aktuell noch aus und vor allem, glaube ich, auch in Deutschland aus. Ich glaube, international sieht das, ist das schon wieder ganz anders, aber, oder? Aber, ja. Ich glaube aber auch, vieles hat mit so mit Persönlichkeiten zu tun, die im Museum sind, und auch vieles hat mit Gelegenheiten zu tun. Also ich ein Beispiel zu nennen ist, als Fridays for Future auf die Straße gegangen sind, dann haben sie sich zufällig, das war halt diese Gelegenheit, in der Nähe vom Naturkundemuseum, also sozusagen die Demo hat begonnen, ne? Da waren die immer. Und dann hat das Naturkundemuseum gesagt, hier, ich glaube ab 3 Uhr oder sowas, freitags, habt ihr freien Eintritt und wir geben euch auch ein Podium, um eure Ideen mit Interessierten und mit Wissenschaftlerinnen und wen auch immer zu teilen und also wir geben euch ein Podium. Und auf einmal ist das Museum nicht nur ein Ort gewesen, wo eben Dinosaurier-Skelette ausgestellt werden, sondern auf einmal ist es was Lebendiges geworden, wo Jugendliche hingehen und eine Stimme bekommen haben und einen Ort, wo sie eben sprechen dürfen und Aufmerksamkeit bekommen. Und das haben sie ja nicht aus irgendeiner Museumsdefinition heraus gemacht. Das haben sie gemacht, weil sie einfach diese Gelegenheit gesehen haben und gegriffen haben und weil da eben diese Persönlichkeiten in diesem Museum arbeiten, die gesagt haben, gut, dann machen wir das. Also ich glaube, das eine bedingt das andere so. Wisst ihr, das will ich sagen. Die Gesellschaft wandelt sich irgendwie, vielleicht oder hoffentlich auch. Und deswegen wandeln sich die Leute, die da arbeiten im Museum, und wandeln sich deren Interessen und dann wandelt sich auch wieder das Bild vom Museum. Also ja, trotzdem ist es aber so ein Henne-Ei-Dings. Wisst ihr, was ja. Ich meine? Natürlich wandeln sich die Leute irgendwie in den Institutionen auch irgendwie in ihren Ansichten, in ihren Haltungen und so weiter. Weil ne? Also das Naturkundemuseum hätte auch sagen können, nö, den Mob lassen wir nicht rein. Ja, im Naturkundemuseum macht ja eigentlich super Arbeit, was Citizen Sciences angeht. Ja, voll. Aber ich glaube, genau das. Ich kann mir vorstellen, dass sie das machen, weil da Leute arbeiten, die daran voll Interesse haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt so ein bisschen so gemein. Ich sage jetzt mal, die machen das nicht, weil irgendeine Museumsdefinition da ist, sondern die machen das, weil sie selber so erzogen worden sind oder weil sie selber so aufgewachsen worden sind, dass sie sowas machen wollen, dass sie die Welt verändern wollen, dass sie eben die Museen auch verändern wollen. Und dann kommt das so vom Museum, innerlichen Museum heraus. Also wenn ich jetzt zu jemandem gehen würde in dem Museum, wo ich arbeite, oder auch in anderen Museen, ja, und sagen würde, so, ich möchte jetzt das und das umsetzen, weil da ist diese Museumsdefinition und das passt mir jetzt, das passt jetzt zu dem, was ich umsetzen möchte. Und der ist überhaupt nicht so geeicht, dass er das irgendwie gerne macht oder dass er da diese Vision hat, dann wird es auch nicht passieren. Ja, aber das ist doch wahrscheinlich irgendwie was sich wahrscheinlich auch die ICOM und auch alle anderen Gruppen, die irgendwie im Museumsbereich agieren, sich ja auch auf die Fahnen geschrieben haben. Also so die, sozusagen die Museen jetzt auch nicht damit alleine zu lassen, also korrigier mich da, Alina, wenn ich da falsch liege, die Museen damit alleine zu lassen, sich irgendwie weiterzuentwickeln, sondern ganz im Gegenteil halt die Entwicklung auch weiter zu befördern, ne? Durch unterschiedliche Werkzeuge. Lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Lass uns doch mal Sachen, also ich würde jetzt mal gerne wissen, was ist denn ein großer Streitpunkt gewesen oder immer noch und weshalb man dann sowas wie eine Petition oder auf einen Brief schreibt? Vielleicht beschreibst du das auch nochmal, was da passiert ist oder was da immer noch passiert. Man kann ja, glaube ich, immer noch unterschreiben, ne? Und wo ist denn da jetzt das Problem? Ich bin noch voll irgendwie in dem Citizen Science Thema. Ach so. Was mir dazu eingefallen ist, wir kommen gleich zu deiner Frage, Martha. Was mir dazu einfällt als Stichwort ist Relevanz. Also ich glaube, dass das alle jetzt einfach merken, dass Museen nur überleben können, wenn sie relevant bleiben. Das ist so ein bisschen wie mit der Technik. Wir sagen, wir haben jetzt keine Lust, uns in irgendwie Digitales einzufuchsen, aber wir haben da einfach keine Chance. Und die Technik ist halt da. Und wenn wir das nicht mitmachen, dann bleiben wir auf der Strecke, nicht die Technik. Und so ein bisschen ist das auch mit Museen. Es geht einfach gerade weiter und wir müssen einfach mitziehen und das bedient sich irgendwie gegenseitig. Also dieses Stichwort Relevanz ist mir eingefallen. Das ist total wichtig. Also die Relevanz, das ist mir auch super, super wichtig. Es tut mir leid, dass das Citizen Science, das hattet ihr doch gesagt, das Thema so ein bisschen abgeschnitten hat. Ich meine nur, ich wollte damit nur sagen, dass es so Persönlichkeiten bedingt ist, auch vom Museum aus und dass wir vielleicht auch ein bisschen konkret sagen sollen, was denn konkret dann verändert werden sollte. Also was, ich weiß nicht. Ja, du meinst einfach immer jetzt abgesehen von einer neuen Definition. Ja, ja. Einfach also, ganz viel Geld draufwerfen, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee, also natürlich, also mehr, wir hatten ja gesagt, irgendwie mehr Bürgerbeteiligung, mehr Partizipation, dann, also das ist so, das ist nur so meine Denke. Mehr Partizipation führt auch zu mehr Relevanz, also so denke ich irgendwie so, weil ich meine, wenn ich partizipieren kann und wenn ich selber das Museum gestalten kann, dann ist es für mich, dann habe ich auch irgendwie einen Mehrwert draus und dann ist es für mich auch relevanter. Also so definiere ich das jetzt gerade nur. Aber vielleicht könnten wir noch ein bisschen konkreter werden und konkrete Beispiele nennen oder so. Also ich find das jetzt so abstrakt, weißt du? Lass uns mal vielleicht ganz kurz, vielleicht aus meiner Sicht, weil ich finde das Stichwort Relevanz, was du gerade genannt hast, Alina, ich finde es auch super wichtig. Und ich finde, da gibt es so einen starken Kontrast zwischen den, zum Beispiel den deutschen und den britischen Museen. Ich finde, da sieht man das sehr gut. In Deutschland haben wir viele, gerade die staatlich geförderten Museen, die sich halt die sich sehr bequem machen können, hat man so das Gefühl. Die man gefördert und jetzt auch, ich finde auch jetzt im Lockdown, zu einer gewissen Grad kann man sagen, eigentlich ist vollkommen wurscht, ob die offen oder zu sind. Naja, sie, im Zweifelsfall müssen sie niemanden rausschmeißen, deswegen, sie bekommen nicht weniger Geld, zumindest ist das so meine Perspektive. Wenn man sich das in England natürlich anschaut, dort sind die Museen, finde ich, was so Arbeit mit Communities zum Beispiel angeht, viel weiter vorne, weil die natürlich auch ein System haben, wo die Förderung davon abhängt, ja, wie stark sie sich öffnen, wie viele Programme sie machen und so weiter. Und ich finde, das ist schon irgendwie ein großer Kontrast. Deswegen fand ich es jetzt auch gerade so schwierig mit diesem Thema, öffnen wir, Museen müssen geöffnet werden, jetzt auch während der Pandemie zum gewissen Grad zumindest, wo ich denke so, nee, lass mal zu sein, ist das Erste, was man zumachen könnte. Ihr werdet sowieso bezahlt. Aber ich halte gerade da das Thema Relevanz. Ich frage mich manchmal, ob es zu bequem ist, wenn man zu viel Förderung hat. Und ich habe das Gefühl, zum Beispiel private Museen, die viel mehr einfach machen müssen, um irgendwie zu überleben. Ja, vielleicht. Es ist nur so ein Eindruck, den ich habe. Ja, es sind ja jetzt gerade auch in der Pandemie einfach ganz viele Krisen einfach nochmal verschärfter in Vorschein getreten. Das ist ja eine Krise soziale Ungleichheit, die sich auch zeigt, wer jetzt gerade ohne Jobs ist in Museen. Und das war ja früher auch nicht so. Es war ja auch so, dass zum Beispiel die freiberuflichen Guides in Museen irgendwie jeden Monat ums Überleben kämpfen mussten. Ja. Und die Festen ihre Einstellungen hatten. Das hat sich jetzt nur so zugespitzt und gezeigt. So. Aber hier, Mathe, ich wollte dich gar nicht abwürgen. Ich finde das Thema, was da los bei ICOM und Museumsdefinition, finde ich auch unglaublich spannend. Es hat ja auch was mit Relevanz zu tun. Ja, definitiv. Ja, genau. Ich glaube, was da jetzt passiert und warum es diesen Streit gibt, weil es gibt ja tatsächlich ich habe am Anfang gesagt, es gab quasi ein Committee und dieses Committee hat 2-3 Jahre daran gearbeitet, eine neue Museumsdefinition vorzuschlagen. Und es sollte letztes Jahr im September darüber abgestimmt worden in Kyoto, in Japan. Und zu dieser Abstimmung ist das gar nicht gekommen, weil diese Abstimmung verschoben wurde. Und zwar verschoben auf Initiative von mehreren Komitees, vor allem europäischen Komitees, also federführend Frankreich, Deutschland und auch andere, also vor allem Europa. Wie, Alina, du hast das alles abgewürgt? Ich war da noch nicht im Vorstand. Und ich bin erst danach quasi in den Vorstand gewählt worden. Und das, was ich mir zusammengereimt habe, worum es da eigentlich ging, ist, seit 1946 war diese Definition ja vor allem aus Europa auch gestellt oder mehr oder weniger. Und jetzt ist quasi die Zeit gekommen, jetzt melden sich Länder in Südamerika, Afrika, aber auch Osteuropa, ne? Und hier geht es jetzt ganz klar um Privilegien. In welche Richtung geht es, diese Definition? Und das ist der eigentliche Streit, der aber alle betrifft. Und in Deutschland, deswegen bin ich jetzt gibt es ja seit dem 21. Dezember, glaube ich, den offenen Brief, den Mitglieder verfasst haben, also eine Initiative, die sich ICOM Change nennt, an den Vorstand, also auch an mich selbst quasi, richtet sich dieser Brief. Und da ergreifen Mitglieder das Wort und sagen, wir arbeiten so in unseren Museen. Das ist nicht nur, das sind nicht nur irgendwie die Länder des globalen Südens, sondern das sind auch ganz klar unsere gelebte Realität. Und wir wollen vor allem, was man damit will, glaube ich, mit den Diskussionen innerhalb von ICOM, man will ein Gespräch. Man will ein offenes Gespräch und Räume für Dialog, für Debatten. Und die finden sich in Deutschland noch nicht so viel. Also ich weiß nicht, was euer Eindruck ist, ob euch dieses Gespräch über die Museumsdefinition inzwischen aus den Ohren raushängt. Also wie erlebt ihr das? Gibt es diese Räume? Oder geht es dir eher nicht so viel? Nee, ich fände es total spannend, wenn wir von dieser ganzen Petition und auch von dieser ganzen Museumsdefinitionsdebatte an unserem eigenen Haus auch mal was gehört hätten, also an meinem eigenen Arbeitsplatz, weil darum geht's ja auch irgendwie, oder wenn wir da auch Räume hätten, uns davon darüber klar zu werden. Und es wird aber, so erlebe ich das halt, ganz oft so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil es gibt ja Wichtigeres zu tun, oder es gibt ja Tagesgeschäft oder was auch immer, darum muss man sich kümmern. Und also ich weiß nicht, Jörg, wie du das empfindest, aber, oder Matthias, aber ich habe mich jetzt mit meinen, also außer mit euch jetzt, sonst mit meinen Kolleginnen jetzt nicht unbedingt darüber ausgetauscht, oder? Oder meinst du, Alina, Räume, meinst du Räume intern von Museumsmitarbeiterinnen, oder meinst du Räume auch extern von generell? Ja, insgesamt auch extern, weil das ist, also ich glaube, das ist eine Debatte, die Zukunft der Museen betrifft insgesamt. Mhm. Also da geht es ja eigentlich nicht, da geht es nicht nur um diese Definition. Ja. Das ist nur der Aufhänger. Also für mich stellt sich das Ganze halt irgendwie folgendermaßen dar, also ich glaube, das, was du meintest, Martha, wo scheint dieser Konflikt, der irgendwie in der ICOM geführt wird und der anscheinend ja auch jetzt mit dieser Petition irgendwie so einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat, wo scheint er irgendwie bei uns im Alltag, im Museumsalltag irgendwie auf? Das ist halt, weiß ich nicht, würde ich eher sagen, so in bilateralen Gesprächen. keine Ahnung, morgens beim Kaffee, wenn wir drei Nasen irgendwie einen Kaffee trinken oder tranken, muss ja, man ja schon sagen. Daran liegt es nämlich. Das ist, Rolle, das ist ganz aber schlimm für die, die Zukunft der Museen, dass wir nicht mehr zusammen da machen können. Ja, genau. Aber also, ja, also die, also ist diese Frage, dieses, wie wollen wir Museen in Zukunft fassen und sehen, ist die auch schon sozusagen auf der Direktionsebene oder auf der Direktionsebene, auf den Direktionsebenen angekommen. Mhm. Und das ist eine sehr wichtige Frage, weil da sitzen die Entscheiderinnen und Entscheider irgendwie rum. Ne? Und da weiß ich jetzt irgendwie, weiß ich, kann ich jetzt, glaube ich, nicht so eine gesicherte Aussage drüber treffen, aber mir scheint, dass das vielleicht noch nicht so die Rolle spielt. So, ich würde mal, so, ja, Matthias. Also ich hab so ein bisschen das Gefühl, es gibt so zwei Gruppen momentan. Es gibt die einen, für die ist das super relevant, weil sie sich auch natürlich aus einer neuen, offeneren Definition des Museums auch so ein bisschen Bestätigung für die eigene Arbeit suchen. Mhm. Also das ist das, so wie ich die Arbeit im Museum verstehe, ist die in dieser klassischen Museumsdefinition natürlich nicht, irgendwie findet die sich da nicht wieder. Und dann gibt's natürlich die anderen auch, die, glaube ich, so, ihr wisst es wahrscheinlich ja auch, so wie das mit der Digitalisierung im Museum ist, was oft so als Zusatzaufwand verstanden wird. So geht es, glaube ich, auch mit dieser Museumsdefinition, nach dem Motto, wie soll ich mir noch Gedanken darüber machen, was die Museumsdefinition angeht, wenn man es weiterentwickelt, ich habe keine Zeit, ich muss 5 Ausstellungen machen. Ja, aber die muss man ja so gestalten, dass sie, also ja, es sind ja das, was man bespricht, wenn man irgendwie Leitbilder bespricht oder auch, also das ist eben das, was ich denke, was jede Arbeit auch voranbringt und jede Arbeit nochmal so eine kleine Checkliste gibt, ja. Also sind wir wirklich interessant für die Leute, die uns besuchen, für die Leute, die uns mit uns in Kontakt treten, oder sind wir nur interessant, weil wir, keine Ahnung, aus uns selbst heraus interessant sind? Und da ist dann wieder das Thema der Relevanz. finde ich. Aber da ist ja auch so ein Stichwort Verbindlichkeit. Und das ist auch was, was mir in dieser Museumsdefinitionsdiskussion öfter mal aufgetaucht ist. Dieses, ja, ist doch eigentlich ist doch wurscht, was da drin steht. Wir können doch eh machen, was wir wollen. Hm. Ich merke das auch auf den Häusern selbst, wenn man so Visionen und Missionen definiert. Und dann werden die aber bei der nächsten Ausstellungsgestaltung irgendwie doch auf die Seite gelegt, weil ist ja man zu muss teuer. Sich halt doch irgendwie einen Zeitplan ja, halten. Oder ja, genau, ja, genau. Oder sowas. Die Barrierefreiheit und so, das ist zu teuer. Ja, aber da finde ich, da kann ICOM tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Also ich finde, ich weiß nicht, in Deutschland hat ja Verein oder Verband was Eingestaubtes. Ja. Im Museum. Aber genau. Aber ich würde echt ein Wort für die Verbände, Museumsverbände legen, weil ich glaube, dass die ja so als Netzwerk Knüpfer oder Dachverbände funktionieren können. Und wenn ICOM sich hinstellt und sagt, so das ist die Museumsdefinition, sie ist uns wichtig und dann auch in Gespräch geht mit anderen Museen, dann hat ICOM auch Potenzial für so eine zukunftsweisende Rolle. Also ich finde, ICOM hat ganz viel Potenzial, da auch in die Zukunft zu wirken, wenn schon allein dadurch, also das war mir auch noch alles gar nicht mehr so bewusst, bevor du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, Alina, also das I oder das I in ICOM ist ja wirklich super maßgeblich, ne? Also dass es so eine weltumspannende Organisation eigentlich ist, ne? Zeigt ja irgendwie auch schon, dass da einfach irgendwie total viel Potenzial irgendwie drin steckt. Also. Was ist denn eigentlich der größte Streitpunkt, weshalb Frankreich oder Deutschland oder wer auch immer, also die europäischen Länder sagen, nee, das ist also so, das unterschreiben wir jetzt nicht. Das ist kein Museum. Das gehört nicht in ein Museum. Ist da irgendwas? Eine gute Frage. Ich glaube, so was Konkretes. Es ist in dem Zeitpunkt gekommen, in dem es dann um die Umsetzung ging, glaube ich. Also solange das auf der Diskussionsebene blieb, waren alle einig. Also das weiß ich nicht selbst, aber wir hatten ja letztes Jahr darüber eine Debatte veranstaltet im Jüdischen Museum Berlin mit Leontine Meyer von Mensch und Markus Walz. Und Markus Walz ist Mitglied von ICOM Deutschland und Leontine Meyer von Mensch war damals Mitglied von Executive Board von ICOM, also auf der internationalen Ebene quasi im Vorstand. Und so wie sie das erzählte, war der Moment, in dem dieser Streit aufgekommen ist, in dem es wirklich dann real wurde, indem man gemerkt hat, oh, das ist jetzt die Stelle, wo man etwas verzichten soll und seine Privilegien abgibt. Aber jetzt wird's ernst, jetzt tut es weh. Mhm. Und in dem Moment, in dem man zusammen im Raum saß und darüber diskutierte, waren alle sich einig. Was ich da so spannend dran fand, sind das so Begriffe, die auch in dieser neueren, offenen Museumsdefinitionen drin sind, also sowas wie Planetary Wellbeing. Da haben sich ganz viele dran aufgehangen und haben dann irgendwie gesagt, ja, ach, was hat das denn in einer Museumsdefinition zu tun? Das Argument kam natürlich auch mit sowas wie, da müssen wir ja, das gilt ja eigentlich für alle Organisationen sollten so auf sowas hinarbeiten. Wir brauchen eine wasserdichte Definition, um klarzumachen, was unterscheidet ein Museum zwischen anderen. Ich hätte dann als Argument gesagt, gerade das nicht, wenn das ja eben sowas ist, was alle Organisationen machen, dann können wir es trotzdem reinschreiben. Und ich fand, also ich war damals auch dabei, am Jüdischen Museum bei der Diskussion, es ging ja wirklich heiß her, aber ich habe wirklich das Gefühl, es gibt so zwei grundlegende Unterschiede. Die einen wollen halt wirklich so das Museum als auch wirklich als Ort, als realer Ort irgendwo als Einrichtung definieren und die anderen wirklich so als Denkweise ich weiß nicht, es klingt ein bisschen abgehoben, aber irgendwie so ein bisschen dieser Unterschied, oder wie seht ihr das? Habt ihr da eine Da fällt mir gerade irgendwie was ein. Wir hatten uns kurz, als dieser Veranstaltung war, Matthias hat es auch kurz darüber berichtet, und damals erschien mir so diese Sache von wegen dieses Beharren auf dem Ort als irgendwie so ewig gestrig, so, ne? Wieso kann man nicht einfach, also wieso denn, ne? Wieso, ne? Stichwort Regenmuseum auf Twitter, ne? Also kein Ort, aber halt ein Twitter-Account mit tollen Ideen, sag ich jetzt mal, ne? Auf der anderen Seite, jetzt, wo wir diese ganze Corona-Geschichte irgendwie durchmachen, fiel mir jetzt gerade ein, ist mir vielleicht wieder so ein bisschen so dieses, die Wichtigkeit des Ortes wieder mal ein bisschen mehr aufgefallen. Weil das ist tatsächlich das, was ich irgendwie vermisse. Also nicht nur bei der täglichen Arbeit, dass endlich mal wieder Besucher irgendwie ins Museum kommen, sondern auch ganz, ich vermisse euch zum Beispiel, ja. Ja, ich möchte mich mit euch an einem Ort treffen, wo ich euch umarmen kann. und ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber also, weiß ich nicht, vielleicht ist so dieses Örtliche des Museums vielleicht doch auch ganz wichtig. Ja, ich meine, das ist jetzt nur ein Detail vielleicht. Wird, wenn dann alles wieder auf so, dann ob die Leute, also ich habe mal mit jemandem gesprochen, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal so abschweife, aber ich habe mal mit einem gesprochen, der hat so ein ganz kleines Theater, führt der, und der ist total geknickt gewesen jetzt beim zweiten Lockdown, weil er gesagt hat, wir müssen jetzt schließen. Und da meinte er sowas wie, die Menschen werden sich das entwöhnen. Also sie werden sich dran gewöhnen, dass sie das nicht mehr haben, Theater jetzt, also in seinem konkreten Fall, und werden dann einfach das auch irgendwann mal nicht mehr vermissen und dann nicht mehr dahin gehen. Und deswegen bin ich mal super gespannt, wie das sein wird, wenn es wieder offen hat, ob die Leute dann voll den Run drauf machen, weil sie total ausgehungert sind, oder ob die denken so, ach, das war jetzt schön so mit einer Netflix-Serie nach der anderen wünschen, dann mache ich einfach weiter so. Ja, also ich meine, gut, ich meine, diese Frage des Ortes, ob Museen jetzt so definiert sind, dass sie Orte sind, das ist jetzt auch ja ein Teil. Ja, ist nur ein Teil. Nee, verstanden. Das war jetzt auch ein bisschen abschwenden. Also, das ist ja auch dieses, es gibt Ort und es gibt Raum. Und es gibt also dieses Konzept des Raumes ist, dass Räume haben die Eigenschaft, sich auch zu überlagern. Man kann an einem Ort mehr Räume finden, die sich überlagern, die sich verflechten. Und das diese Vieldeutigkeit, die Museum als physischer Raum ermöglicht, weil man da als physischer Ort, weil man dort verschiedene Räume antreffen kann. So. Oh ja. Dieses Polyphonic Spaces in der Kyoto-Definition könnte auch genau dafür stehen. Das ist weil ein physischer Raum, das ist aber auch ein Ort. Ich werde voll wehmütig jetzt, wo ihr das so sagt. Aber was ich noch sagen wollte, ich fand, was ich so spannend fand, jetzt auch noch mal, das ist diese Diskussion, und das zeigt auch so ein bisschen, finde ich, diese Unterschiede in der Herangehensweise. Ich meine, mich an die Diskussion zu erinnern, als es eben um Ort ging, und du hast es gerade Polyphonic Spaces erwähnt, als es dann losging mit Space. Ja, was denn für ein Space? Reden wir hier über den Weltraum? So, wo so die Hälfte des Raumes nickt, die andere schüttelt vehement mit dem Kopf. Und man sieht halt wirklich so, an so Kleinigkeiten merkt man einfach, wie unterschiedlich angelegt diese Diskussion ist. Aber um vielleicht mal auch so ein bisschen hier den Kreis so ein bisschen zu schließen, sagen wir mal, wir haben wirklich diese ganze Diskussionsebene ja wirklich nur an der Oberfläche gekratzt jetzt. Aber Alina, kannst du uns vielleicht so ein bisschen einen Ausblick geben, wie das jetzt weitergeht oder wie du dir erhoffst, dass die Diskussion weitergeht? Wir haben gerade einen Artikel geschrieben, tatsächlich der Vorstand. Dieser Artikel ist erschienen in Thüringer Museumsheften, die letzte von 2020, zweite Ausgabe. Und da wurde auch das virtuelle Mitgliederforum geschrieben, das wir im Sommer gemacht haben letztes Jahr. Und da war irgendwie ganz klar auch verlangt oder gefordert oder gewünscht auch von Mitgliedern, dass Diskussion weitergeht. Und da schreiben wir und das ist auch das, was, was wir auf jeden Fall vorhaben. Lass mich mal gerade kurz finden. Also weitere Schritte. Okay, sehe ich gerade nicht, aber auf jeden Fall hat der Vorstand dort sich geäußert, dass diese Diskussionen weitergehen werden mit den Mitgliedern und weil ein sehr starker Wunsch vorhanden war eben bei diesem digitalen Museumsforum. Mhm. Und es gibt ja, jetzt das habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt inzwischen ein neues Komitee auf der Weltebene, das sich mit dieser Museumsdefinition beschäftigt, das heißt ICOM Define. Und ICOM Define hat im Dezember eine sehr detaillierte Roadmap rausgebracht mit mehreren Schritten, also wirklich sehr zeitlich eingegrenzt und Konsultationen. Und das sieht vor, diese Konsultationen sollen mit Mitgliedern geschehen, zusammen mit Mitgliedern. Und das ist quasi jetzt der Auftrag auch an ICOM Deutschland. Und wir werden jetzt im Vorstand schauen, wie wir diesem Auftrag nachgehen. Okay. Das klingt ja schon mal eigentlich ganz gut. Ich finde ja, ICOM Define hört sich an wie ein Raumschiff. Ja. Ja. Wenn ICOM die Sternenflotte wäre, dann wäre Define das Raumschiff und ich würde sofort anheuern. Ja. Und wir sind hier ganz tief im Maschinenraum. Genau, aber auch da, wie bei jedem Raumschiff, es ist ein Tanker und es ist gut, denn nicht immer darauf zu warten, sondern auch quasi von der anderen Seite Anlauf zu nehmen und ja, das auch mit anzufordern, dass das was passiert, nur dass man irgendwie aufeinander zugeht, ICOM auf seine Mitglieder und die Mitglieder auf ICOM. Das ist echt ein voll schönes Schlusswort schon irgendwie, ne? Ja, wir sind auch jetzt auch so weit, glaube ich, dass wir... Wir haben schon ein bisschen gequatscht jetzt, ne? Höchstgen auf Stöckskin sind wir gekommen. Mein Getränk ist auch alle. Ja. Das ist das ultimative Zeichen, dass wir nicht geredet haben. Ja. Ja, das Getränke sind alle. Ja, Kinder. Aber Alina, es war total schön, dass du bei uns warst. Und ich hoffe, wir sehen uns mal in echt so. Real. Ja, bestimmt. Ich bin ganz offen. Also wir sind ja alle drei. Wir waren auch nicht im Jüdischen Museum. Oh. Ja, wir sind ja alle drei ganz in deiner Nähe. Ne? Jüdisches Museum, Technikmuseum sind ja nicht weit voneinander entfernt. Vielleicht sollten wir einfach mal uns auf ein Mittagessen oder abends, wenn es wieder Frühling und hoffentlich wieder Corona frei ist, auf ein kleines Bierchen zusammensetzen oder so. Sehr gerne. Das machen wir. Ja, oder? Voll gut. In der Zwischenzeit, bis es soweit ist, hier nochmal der Aufruf an alle da draußen. Das, was ihr machen könnt in der Zwischenzeit, damit ihr auch nicht euch nicht so ganz alleine fühlt, ihr könnt ganz viel Museumbug hören und alle unsere Folgen findet ihr auf museumbug.net. Dort könnt ihr auch unseren vom Jörg verfassten und mit schönen Bildern und ähnlichem Mehrwert versehenen Newsletter abonnieren. Dann findet ihr uns auch bei Twitter als Museum Bugcast. Da könnt ihr uns folgen. Da findet ihr auch immer lustiges Zeug von uns. Und ansonsten quasi der einfachste Weg, ich werde nicht müde, das zu betonen, uns hier zu unterstützen, ist einfach bei iTunes oder dem Podcast-Player eurer Wahl ein paar Sternchen für uns dazulassen und zu sagen, wie toll wir sind, weil wir der einzig relevante Museumspodcast sind, der Podcast mit der Definition. Genau, und alles Wichtige, was wir heute angesprochen haben und so, findet ihr auch immer, nämlich auch in den Shownotes auf museumbug.net. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Petitionen, Beiträge oder irgendwas sucht, das findet ihr da auch alles. Genau, dann würde ich sagen, das war wieder ein großes Museumbug-Vergnügen. Vielen Dank, Alina. Danke euch. Und ansonsten vielen Dank, Jörg, vielen Dank, Martha, und auch so ein bisschen Dank an mich, Matthias. Danke, Matthias. War sehr schön. Kein Problem. Lina, super, dass du dass du da gewesen bist. Also, ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Fand ich auch voll cool. Und wenn es auch nur durch den Äther war. Genau. Und wie gesagt, nutzt die Gelegenheit, schreibt uns auf museumbug.net, schreibt uns eure ganz persönliche Museumsdefinition. Yeah. Yes. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.